10. Rückweg. Das Ende der Menschheit wird nicht im TV übertragen. Woran Erzählungen beim Klima scheitern. Das größte Debakel der Filmgeschichte. Die Zukunft. Das Eis der Polarkappen ist geschmolzen, die Kontinente sind im Wasser versunken. Die wenigen, die überlebt haben, schufen sich eine neue Welt. So begann 1995 der damals mit 175 Millionen Dollar Produktionskosten teuerste Film der Kinogeschichte, Waterworld. Die ersten Bilder, ein primitiv zusammengebauter Katamaran auf einem endlosen Ozean, darauf ein Mann in Lederkluft, der seinen eigenen Urin auffängt, ihn in einer improvisierten Filteranlage aufbereitet und dann genüsslich trinkt. Ursache und Wirkung der Katastrophe werden jedenfalls mehr als deutlich. Doch das offensichtlich von der Klimaforschung entlehnte Motiv des geschmolzenen Eises und des Anstiegs der Meeresspiegel im dystopischen Ausmaß wird nach diesem Einstieg mit keinem Wort mehr adressiert. Kevin Costner als Privatpirat in seiner postapokalyptischen Wasserwelt ist nicht der einzige Held, den die Klimakrise auf die Reise schickt. In The Day After Tomorrow von 2004 von Roland Emmerich flüchten der junge Jake Gyllenhaal und seine Mitstreiter erfolgreich vor der durch die Klimaerwärmung bedingten Kälte durch Bibliotheksflure. In Snowpiercer von 2013 fährt ein Zug voller proletarischer Heldinnen auf ewig durch den immerwährenden Winter. Matthew McConaughey begibt sich in Interstellar von 2014 von der reichlich kaputten Erde aus bei der Suche nach neuen Planeten auf eine epische Reise durch Wurmlöcher und menschliche Intrigen. Aber genau genommen verhandeln alle diese Filme die Klimaerwärmung nicht als ein zu lösendes Problem, sondern nutzen das Setting ihrer Konsequenzen lediglich dafür, andere Geschichten zu erzählen. Eine Familiengeschichte, ein Abenteuer, eine Rebellion. Die ökologische Krise bietet nur die erzählerische Bühne und nicht einmal das wirklich, denn die Plotpunkte sind die guten alten Herausforderungen des Action-Genres: Schießen, Fliegen, Kämpfen, Streiten.